Das ist jetzt insofern für uns wichtig, weil wenn man Wasser nur gießt, zum Beispiel über seinen Rücken beim Rüssel, und man kommt nicht an alle Stellen ran, hat man dann Rüssel gemacht nach der richtigen Ansicht? Ja, die Stelle wurde gewaschen. Das Reiben mit der Hand auf das bestimmte Körperteil ist keine Voraussetzung. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. طيب andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, die Malikiyya, sind hingegen der Ansicht, dass man mit der Hand über alle Stellen fahren muss, und sie stützen sich auf folgenden Hadith: وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. Der Prophet sagte: Wasche beim Wudu zwischen den Fingern. Und die bevorzugte Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit. Wallahu ta'ala a'lam. So, das war das der erste Rücken des Wudu, nämlich das Waschen des Gesichtes. Zweitens, das Waschen der Hände bis zu den Ellbogen. Das Waschen der Hände bis zu den Ellbogen. Dafür müssen wir erst einmal definieren, von wo bis wo die Hand ragt, die man waschen muss. Denn im Arabischen, Yed, Hand, bedeutet alles, angefangen von den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Das alles ist Yed. Und die Frage ist, welcher Teil des Yed der Hand muss gewaschen werden? Die Arme müssen von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellbogen gewaschen werden, denn Allah sagte, bis zu den Ellbogen, heißt es sinngemäß, ja, ilal marafiq, das heißt bis zu den Ellbogen. Und dieser arabische Begriff ila, bis, wie hier übersetzt worden ist, kann sprachlich sowohl mit als auch ohne Ellenbogen bedeuten. Wenn ich sage, wasche bis zu den Ellbogen, Ellbogen oder Ellenbogen, beides sagt man, dann ist die Frage, ist der Ellenbogen noch dabei oder nicht? Sprachlich gesehen ist beides möglich. Hier ist inklusive gemeint. Das heißt also, wascht euch die Hände bis inklusive der Ellenbogen. Warum ist das damit gemeint? Denn eine Regel lautet, wenn ein Wort im Koran zwischen zwei Bedeutungen schwankt, wird das vorgezogen, was uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat. Denn seine Sunna ist die Erläuterung des Verses, und im Hadith heißt es: ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. Das entscheidende Wort ist das Wort Ashara, das heißt übersetzt auf Deutsch, der Hadith ist: Dann wusch er seine rechte Hand, bis er zum Oberarm gelangte. Dann wusch er auch seine linke Hand, bis er zum Oberarm gelangte. Und das bedeutet eindeutig, dass auch der Ellenbogen mitgewaschen worden ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und dies ist die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, im Gegensatz zur Zahiriyya. Die Schafi'iyya erlaubt aufgrund eines Hadithes bei Bukhari, dass man auf der einen Seite bis zur Hälfte der Oberarme beziehungsweise zu den Schultern wäscht, und auf der anderen Seite bis zur Hälfte der Wade, beziehungsweise bis zu den Knien. Die meisten Gelehrten betrachten jeden Teil des Hadiths als eine Aussage von Abu Huraira und nicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, es gibt eine Überlieferung, in der es heißt, dass er, und die Frage ist eben, wer er ist, ja, seine Hände gewaschen hat bis zur Hälfte der Oberarme und seine Füße gewaschen hat bis zur Hälfte der Waden. Und diese Überlieferung schwankt. Ist das eine Aussage des Propheten oder auch von Abu Huraira? Ja, aber die meisten Gelehrten sagen, das ist eine Aussage von Abu Huraira radiallahu anhu, und nicht des Propheten a.s. Es war quasi nennt man das Ta'wil, nennt man das von seiner Seite, weil der Prophet a.s. gesagt hat, dass seine Ummah am Tag der Auferstehung erkannt werden wird an den leuchtenden Stellen, an den weiß leuchtenden Stellen, die sie beim Wudu gewaschen haben. Und so wollte er, dass diese weißen Stellen größer sind als nur bis zu den Ellenbogen bzw. zu den Fußküchen. So hat er mehr gewaschen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. So viel dazu. Jetzt stellt sich die Frage: Was macht jemand, der ein unvollständiges Körperteil hat? Wer unvollständige Gliedmaße hat, wäscht das, was noch vorhanden ist. Wenn jemandem zum Beispiel die Hälfte eines Armes fehlt, wäscht er den Teil, der ihm geblieben ist. Denn Allah tabaraka wa ta'ala sagte, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So nehmt euch vor Allah in Acht, soweit ihr könnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Wenn ich euch mit etwas beauftrage, dann verrichtet es, soweit ihr könnt. Die nächste Frage, was ist, wenn jemand einen sechsten Finger hat? Allah hat jedem Menschen angeordnet, die Hände beim Wudu zu waschen. Wer fünf Finger hat, wäscht fünf. Und wenn jemand eben sechs Finger hat, dann wäscht er eben alle sechs. Dasselbe beginnt parallel zu den Fußzehen. Was ist mit künstlichen Händen? Sollte jemand statt einer natürlichen Hand eine Prothese besitzen, so sind manche Gelehrte der Ansicht, dass diese wie eine echte Hand gewaschen werden muss. Die offensichtlichere Ansicht ist jedoch, dass man die künstliche Hand nicht waschen muss. Warum? Weil sie ja nicht die eigene Hand ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Ein Ring am Finger. Wer einen Ring am Finger hat, muss darauf achten, dass das Wasser an die Stelle gelangt, über der sich der Ring befindet. Entweder nimmt man den Ring zum Wudu ab oder man bewegt ihn so, dass das Wasser überall hin dringt. Allah hat uns nämlich auferlegt, die Hand komplett zu waschen. Das war die zweite Säule bzw. zweite Rücken des Wudu. Und jetzt gehen wir über zur dritten. Und zwar das dritte ist Al-Mashu ala al-Ras, das heißt, oder Mashu al-Ras, das heißt, das Streichen über den Kopf. Das Streichen über den Kopf ist aufgrund der Ayah über den Wudu ein Rücken, die wir vorhin gehört haben eingangs. Und die Frage ist nun, welcher Teil des Kopfes muss denn benetzt werden? Gemeint ist derjenige Teil des Kopfes, wo normalerweise Kopfhaare wachsen. Der Beweis dafür ist die Aussage Allahs azza wa jalla und streicht euch über den Kopf. Wamsahu bi ru'usikum. Der Ausdruck über den Kopf lautet auf Arabisch bi ru'usikum. Die Präposition bi kann bedeuten, dass nur ein Teil des Kopfes benetzt werden muss. Dementsprechend haben wir verschiedene Ansichten unter den Ulama, welcher Teil des Kopfes benetzt werden muss. Der gesamte oder nur ein Teil davon. Die erste Ansicht besagt, nur ein Teil des Kopfes muss benetzt werden. Das ist die Ansicht der Hanafiya, beziehungsweise das ist die bekannteste Ansicht unter ihnen. Und es gibt auch andere unter ihnen, die sagen, die Stirnlocke muss nur benetzt werden. Und andere wiederum sagen, es reicht, wenn ein Teil des Kopfes benetzt wird, der so breit ist wie drei Finger. Aber alle insgesamt sagen quasi, dass man nicht den gesamten Kopf benetzen muss. Und sie berufen sich auf diese Ayah, bi ru'usikum. Das Wort bi ist nur ein Buchstabe, ein Ba mit einer Kasra, ist eine Präposition. Und diese, wie im Deutschen, unter, über, auf, ja, diese Präposition im Arabischen ist mehrdeutig. Sie ist mehrdeutig. Sie kann bedeuten bi ru'usikum, das heißt mit einem Teil eures Kopfes. Sie kann aber auch, so jetzt schauen wir uns an, wer diese Ansicht vertritt, das heißt die Ansicht der Hanafiya, stützt sich auf den Vers 150 aus Surat al-A'raf, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Präposition bi im Sinne von ein Teil von angewandt hat. Das bedeutet, natürlich der Vers an sich jetzt nicht der Beweis für die Angelegenheit, sondern es geht darum, dass es sprachlich gesehen der Fall ist. Und das steht auch außer Frage. Aber die Frage ist ja nicht beantwortet, ob es in der Ayah, jetzt in dieser Ayah ibn Budu, auch so gemeint ist. Außerdem begründen sie es mit folgendem Hadith von Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu. Er sagte, Masaha binasiyatihi wa ala al-imama. Er strich über, das Wort bi ist jetzt hier über, er strich bi über seine Stirnlocke und den Turban. Und sie sagen, die Stirnlocke macht ca. ein Viertel des Kopfes aus. Das heißt also, wenn jemand einen Turban trägt, dann ist ja der größte Teil seines Kopfes bedeckt. Und wenn der Prophet a.s. in diesem Fall dann nur über seine Stirnlocke gestrichen hat, sagen sie, weist es darauf hin, dass auch nur so viel vom Kopf benetzt werden muss. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die zweite Ansicht, und diese Ansicht ist die Ansicht der Schafi'iyya, sie besagt, es reicht, einen Teil zu benetzen, selbst wenn es nur der Teil eines Härchen wäre. Und das heißt also, sie stimmen in der ersten Ansicht überein, mit der ersten Ansicht überein, dass nicht der gesamte Kopf benetzt werden muss, aber sie sagen, es gibt keine Begrenzung im Minimum, sondern das kleinste Härchen, ein Teil eines Härchens zu benetzen, dadurch würde man schon seine Pflicht erfüllen. Die Vertreter dieser Ansicht stützen sich auf die gleiche Ayah. Sie sagen, sobald man mindestens 3 Haare benetzt hat, hat man über einen Teil des Kopfes gestrichen und somit die Anordnung aus der Ayah, wie heißt es, umgesetzt. Also 3 Härchen und jeder nur teilweise, hätten wir umgekehrt. Das ist die zweite Ansicht unter den Ulama. Aber sie stimmt überein, wie gesagt, dass man nur einen Teil davon benetzen muss. Die dritte Ansicht ist, noch ein Hinweis zu der schafi'itischen Ansicht, aber in der Erläuterung zu Azad erwähnte der Gelehrte, Hafizallahu ta'ala, dass die schafi'ite Ansicht sei, 3 Härchen seien ausreichend. Doch in der Erläuterung zu Umdat al-Ahkam nahm er dies zurück, da sie diese Ansicht nur für Hajj und Umrah vertreten, wenn es um den Tahallul und die Fidya geht, nicht beim Wudu. Es gibt zwar manche Gelehrte dieser Rechtsschule, die es auch auf den Wudu beziehen, doch die Muhaqqiqun der Schafi'iyya selbst weisen diese Ansicht zurück. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Tayyib. Die dritte Ansicht besagt, ein Drittel des Kopfes reicht aus. Ein Drittel des Kopfes. Das ist eine Überlieferung über Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Auch diese Ansicht basiert auf den erwähnten Vers, sowie auch auf der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, al-thuluthu wa thuluthu kathir. Maximal ein Drittel, noch ein Drittel ist viel. Tayyib. Im Hadith, aus dem dieser Satz stammt, wurde festgelegt, also es geht natürlich nicht im Hadith, geht es nicht um den Wudu, aber in dem Hadith, der aus diesem Satz stammt, wurde festgelegt, dass ein Mensch höchstens bezüglich eines Drittels seines Vermögens bestimmen darf, was damit nach seinem Tod geschehen soll. Die Gelehrten führen an, damit habe der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith die Grenzen zwischen viel und wenig gezogen. Die Vertreter dieser Ansicht verwenden diese Regel nicht nur in den Ibadah, sondern auch in den Mu'amala. Mu'amala sind die zwischenmenschlichen Handlungen. Das heißt, alle Fiqh-Angelegenheiten, die keine Gottesdienste sind. Deshalb darf man bei ihnen den Masch auch über löcherige Socken machen, solange mindestens 2/3 des Fußes bedeckt sind. Das heißt, sie sagen, der Prophet a.s. sagte, ein Drittel ist viel. Also sagen sie, diese Regel verwenden wir, weil es eine Zahl ist, wenden wir sie in allen Angelegenheiten an. Und erst wenn sozusagen ein Drittel des Fußes sichtbar wäre aufgrund der Löcher im Strumpf, sagen sie, das wäre dann zu viel. Aber so kleine Löcher sind dann wenig und kein Einfluss auf den Masch. An solchen Grundsätzen sieht man, wie wichtig es ist, sich beim Studium des Fiqh zunächst an einen einzigen Gelehrten zu halten, bis man solche Regeln verstanden hat. Ansonsten könnte man sich widersprechen, ja, indem man zum Beispiel diese Regel beim Streichen über den Kopf anwendet, nicht aber beim Streichen der Socken. Also kommt jemand und sagt, beim Streichen des Kopfes reicht ein Drittel, und wenn er dann zu den Socken kommt, beim Streichen der Socken sagt er, sobald Socken Löcher haben, wenn es nur wenige sind, darf man darüber kein Messer machen. Und hier sehen wir, da widerspricht er sich, weil die gleiche Regel, die er einmal angewandt hat, wendet er plötzlich nicht mehr an. Und es gibt dafür keine gute Begründung. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man sein Fiqh lernt, es möglichst erstmal bei einem Lehrer lernt, der die Usul gut kennt. Wenn man dann einem anderen Lehrer zuhört, dann muss man auch immer verstehen, auf welcher Basis gibt er seine Antwort. Ist es auf dem gleichen Asl, sind es die gleichen Grundregeln wie der erste, oder sind es andere, damit man sich eben nicht selbst widerspricht. Die richtigste Ansicht ist, dass man über den gesamten Kopf streichen muss. Die Begründung, und das ist auch die bekannte Ansicht der Maliki und die Ansicht der Hanabila. Erstens, die Präposition bi kann zwar im Sinne von einem Teil von verwendet werden, muss aber nicht, wie auch an anderen Stellen des Koran. Tambutu bidduhni, für diejenigen, die das Arabische verstehen, das Wort ba, das bi von bidduhni, kann man weglassen und die Bedeutung stimmt trotzdem. Tambutu duhn. Und das zeigt, dass dieser Begriff auch so verstanden wird. Also wenn ihr bi im Sinne von Teil von benutzt, warum benutzt ihr dann bi nicht im Sinne von, dass man den gesamten Kopf streichen muss? Diese sprachliche Möglichkeit gibt es und ist auch beides im Koran. Was rechtfertigt jetzt diese Ansicht gegenüber der anderen? Und Ausgangslage ist der gesamte Kopf. Zweitens, wenn auch die Präposition bi auf zwei Weisen verstanden werden kann, so verdeutlicht uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der gesamte Kopf zu benetzen ist. Und so heißt es im Hadith, fa'amara Abu Ayyuba, fa'amara Abu Ayyuba biyadayhi ala ra'sihi jami'an ala jami'i ra'sihi. Abu Ayyub fuhr dann mit seinen beiden Händen zusammen über seinen gesamten Kopf. So heißt es im Hadith von Sahih Muslim. Also hat dieser Sahabi den Wudu, den er vom Propheten Sassan offensichtlich gelernt hat, ja, hat er nachgemacht und da hat er beim Wudu den gesamten Kopf benetzt. Und das ist auch hier wieder eine Umsetzung dessen, was im Koran al-Karim geschrieben steht. Tayyib. Na, also auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine Überlieferung, in der manche Sahaba Abu Ayyub fragen, eine Frage stellen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas Bestimmtes gemacht hat, und dann hat er diese Sache nachgemacht, dann hat er das vorgemacht, ja. Und das weist darauf hin, wie gesagt, dass eben der gesamte Kopf damit gemeint ist. In diesem Hadith machte Abu Ayyub den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. In keinem Hadith hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nur über einen Teil seines Kopfes gestrichen. Und das ist auch interessant, weil wenn es zum Beispiel um das dreifache Waschen der Körperteile geht, wissen wir, da hat er gesagt, dass man auch einmal waschen darf, auch zweimal waschen darf und dass dreimal das Beste ist. Aber hier hat er in keinem Hadith, den wir kennen, seinen Kopf nur teilweise benetzt. Was den Hadith über den Turban angeht, so wäre ein Beweis dafür, nur einen Teil benetzen zu müssen, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nur über die Stirnlocke gestrichen hätte. Doch da er über den Turban strich, der den größten Teil des Kopfes bedeckt, ist dieser Hadith sogar ein Beweis für die Pflicht, den gesamten Kopf zu benetzen. Also der Prophet hat einen Turban auf und da hat dann über seine Stirnlocke, weil die Stirnlocke gehört sich, die Stirnlocke freizulassen, wenn man den Turban trägt. Über die Stirnlocke hat er gestrichen und dann hat er über den Turban ebenfalls gestrichen. Und das weist er gerade darauf hin, dass man, wenn der Turban nicht da wäre, hätte er über den Kopf gesamt gestrichen. Auf die Ansicht, dass nur ein Drittel benetzt werden muss, kann wie folgt entgegnet werden. Jene Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bezieht sich auf Vermächtnisse und lässt sich eben nicht auf unser Thema übertragen. Es käme ja auch niemand auf die Idee zu sagen, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass ein Drittel schon viel ist, braucht man die Hände bzw. Füße und so weiter nur ein Drittel zu waschen. Da sagt ja auch keiner. Zu guter Letzt, Wenn man der Ansicht ist, dass bi hier ein Teil von bedeutet, dann müsste man dies konsequenterweise beim Tayammum in derselben Ayah genauso verstehen, doch dieser Ansicht folgt niemand. Und wenn dieser Ansicht niemand folgt, dann ist es ein Ijma' und dann können wir auch diejenigen Gelehrten, die sagen, es reicht, wenn man ein Drittel benetzt, sie auch dann ihnen sagen, okay, dann müsstet ihr aber auch beim Tayammum das Gleiche sagen, macht ihr nicht, also ist ein Argument gegen euch, weil ihr in dieser Sache mit uns übereinstimmt, dass es falsch, ein falsches Verständnis ist. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tayyib, die Zeit ist, nun vorbei. Und deswegen, inshallah ta'ala, beim nächsten Mal machen wir weiter, weil das Streichen über den Kopf ist an sich noch etwas, ein größeres Thema. Es gibt noch mehrere Sachen, die dort besprochen werden müssen. Als nächstes, wo man beim Streichen des Kopfes beginnt und wo man endet und ob man über den Nacken streicht oder nicht. Und viele andere Angelegenheiten. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.